Ich bin voller Wut, in meinen Adern kocht es. Tauch ich bei dir auf, es ist klar, dass du geschockt bist. Der Gangster vom Rhein, der Typ mit harten Hoden. Ich steck ihn in dir rein und du fühlst dich wie neugeboren. Cupcakes, haltet eure Fresse, wenn ich bitte. Ich fasse deiner Mutter lässig an die Titte. Ihr kleinen Bitches, verdient von niemandem Respekt. Ihr seid einfach zu tuntig für dieses Geschäft. Ich beherrsche das Street Game, ich bin eben nur ein Hustler. Außer mein Team ist für mich jeder nur ein Bastard. Ich gebe es offen zu, manchmal bin ich nur ein Assi. Manchmal benutze ich Methoden wie die Stasi. Ich muss mich nicht anstrengen, dich zu überholen. Ich werde dich dissen, dann reden wir über Kohle. Denn in diesem Metier herrschen ganz andere Gesetze. Dort gibt es nur wenige, die ich wirklich ganz schätze. All euch kleinen Fotzen, lese ich jetzt mal die Leviten. Was kostet euer Studio, denn ich will es unbedingt mieten. Ihr Nieten, ihr wollt keinen Beef mit Köln. Cupcakes, ich bin sowas wie der Kalif von Köln. Yo, Summer Jam Mixed.